Die bemühen sich möglichst alle Außeneinflüsse abzudrängen und die kleinen Adligen, die bisher noch halbwegs selbstständig waren, also Reichsritter, zu zwingen, bei ihnen mehr oder weniger Hofdienst anzunehmen und sich ihren Gesetzen zu unterwerfen. Drittens, überall in den Bauerngemeinden das Gemeindeland, die sogenannte Allmende, in ihre Hand zu kriegen und ihnen zwingen, sich auch zu unterwerfen und mehr oder weniger ein geschlossenes Gebilde zu erzeugen, wo ein Recht gilt. Das ist also Organisationsprinzip 2, Territorialstaaten. Organisationsprinzip 3, wie gesagt, die Städtebünde. Das ist ja absolut nicht gesagt, dass sozusagen ein Naturgesetz spät, am Schluss mussten überall Territorialstaaten entstehen, das ist das Tollste. Diese Städtebünde haben durchaus mindestens 2 Jahrhunderte lang ihre Angelegenheiten recht gut organisiert und das ist wirklich, glaube ich, sieht man in Italien. Dass der Unterschied von Deutschland war meiner Meinung nach, die ich jetzt nicht völlig beweisen kann, dass die drei Prinzipien so unvereinbar gegeneinander standen, dass es zu keinem Ausgleich kam. Beispiel Bauern und Städte. In Italien war es schon um 1200 gelungen, zum Beispiel von Florenz aus, alle kleinen Landadligen zu zwingen, in die Städte zu ziehen. Wer mal in Griechenland oder norditalienische Stadt war, diese ganzen Türme. Das waren stadtartigen Burgen, bloß die hatten jetzt keinen Einfluss mehr außerhalb und die Bauern, die dort waren, sollten nicht leibeigen sein, sondern als mögliche Dienstboten, Hafenarbeiter oder was auch immer, als künftige Arbeiter da sein. Damit ist natürlich der Gegensatz von vornherein aufgehoben, das heißt der zweite Bauernsohn, der enteignete Bauer oder der armte Bauer, zieht in die Stadt, darf dann zwar nicht gleich in die Zunft, aber hat immerhin eine gewisse Chance. In Deutschland war es tatsächlich, oder ich nehme noch als Gegenbeispiel England und Frankreich, die Landesherren haben dort mindestens so viel Land enteignet wie in Deutschland. Jeder kennt wahrscheinlich von Thomas Morus diese Geschichte, es gäbe inzwischen Schafe, die Menschen fressen. Schreibt er in seiner Utopia, gemeint war, es wird so viel Gemeindeland und Bauernland enteignet, dass an der Stelle, wo früher ein Bauer gelebt hat, einfach Schafweide ist. Und natürlich zum Hirtentum brauche ich ungefähr einen von 10 Bauern. Die anderen können 10, wo sie bleiben. Auch einen Gegensatz geben können, weil die Zentralmacht das reguliert hat. In Deutschland war in den Städten das Zunftsystem so fest, dass kaum Zuzug möglich war. Jedenfalls nach 1500. Umgekehrt war es so, dass die Bauern gar nicht weg durften, weil die selber schon verarmten Ritter und kleinen Adligen, die von denen lebten, scharf durchgesetzt haben, dass die sogenannte Freizügigkeit kaum noch existierte. Vater Luther war eins der Gegenbeispiele. Der hat es geschafft, als jüngerer Bauernsohn noch selbstständiger kleiner Unternehmer zu werden. Weil das Wort Bergarbeiter, was man immer in den Biografien liest, bedeutet nicht, dass er der einfache Typ unten war, der Wasser getreten hat, sondern es bedeutet, dass er Teilhaber war von einer Bergwerksgenossenschaft. Das war also einer von den kleinen Aufsteigenden. Also von daraus würde ich sagen, die deutsche Schwierigkeit lag darin, dass die Prinzipien nicht miteinander vereinbar waren und dass gerade zwischen Städten und Land direkt eine Art von Rückenwissens, wo man sich kaum kannte, bestand. Es gibt ein Buch, das heißt von Will-Erich Kreuter, Die große Wende. Da schildert er genau diese Fasnachtsspiele, die du erwähnt hast, von Hans Rosenglüth, wie die Städter von den Bauern das Bild haben, sind praktisch nullfindend, Normen, verstehen nichts, wollen bloß an unser Geld und so weiter. Umgekehrt, die Bauern in ihren Fasnachtsspielen zeigen die Städter als die, von denen man Geld leihen muss, die nichts kapieren, die hochmütig rumgehen. Und da kommen dann die antisemitischen Tendenzen, von denen man, deren Wucherkapital man absieht. Also psychisch sieht man gerade in dem, was Herr Kreuter schildert, eine totale Fremdheit. Und der Zusammenbruch des Bauernkriegs, und darin liegt auch das Fragwürdige von dem Begriff frühbürgerliche Revolution, bestand ja genau darin, dass es den Bauern nur bei ganz kleinen Städten gelungen ist, zum Beispiel Tauberbischof St. oder Waldshut, die kleinen Bürger auf ihre Seite zu ziehen. Sonst haben die Städte, entweder als Schwäbischer Städtebund sich den Volk und andere Landsnetzführer gehalten, um die Haufen niederzumachen, oder haben sich völlig neutral gehalten.